Kundgabe 4874. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.4.1950. Geistige Führer. Zu geistigen Führern bestimme ich selbst die Menschen, die dazu geeignet sind. Wohl können sich alle Menschen selbst so gestalten, dass sie als tauglich für eine geistige Leitung von mir auserwählt werden. Doch niemals kann sich ein Mensch selbst dazu erheben. Also sind meine Worte zu verstehen. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ihr alle könnet euch durch euren Willen formen zu mir ergebenen Dienern, denen ich eine Aufgabe zuweise. Also seid ihr alle berufen. Die Berufung zum Dienst aber setzt dann schon einen Reifegrad voraus. Denn ihr könnet mir erst dienen, so ihr die Arbeit, die ich von euch verlange, auszuführen imstande seid. Meine Diener auf Erden aber müssen arbeiten für mein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Sie müssen die Irrenden aufklären, die Blinden führen, die Schwachen stützen und immer als Mittler ihres Amtes walten. Meinen Willen entgegennehmen und den Mitmenschen kundgeben. Diese sind die rechten geistigen Führer, und ihr Amt erfordert verständlicherweise auch ein Beherrschen alles dessen, was sie lehren sollen. Es erfordert also eine geistige Ausbildung, die sie wieder nur in einem bestimmten Reifegrad von mir selbst erhalten können. Und darum wähle ich mir meine Diener selbst aus, denn euch Menschen fehlt die Fähigkeit zu erkennen, wer tauglich ist für eine solche Aufgabe, die nur rein geistige Erfolge zeitigt, daher von der Welt wenig verstanden wird. Als geistige Führer können daher nur Menschen in Frage kommen, die meine Aufträge von mir direkt entgegennehmen, das heißt, die sich nicht gebunden fühlen durch ein Wissen, das ihnen zuvor durch Menschenmund vermittelt wurde. Sie müssen in vollster Freiheit mit mir die Verbindung herstellen und sich also bedingungslos meinem Willen und meiner Führung überlassen. Diese sind es, die ihre Berufung erkannt haben und sich erwählen lassen wollen von mir selbst, da sie es empfinden, dass nur ich als Auftraggeber anzusprechen bin. Sie wollen mir dienen und bitten mich um meine Zustimmung. Geistige Führer aber nennen sich auch Menschen, die nicht ihre Berufung zum Dienst für mich abgewartet haben, sondern sich selbst berufen zu einem Lehramt auf Erden, die also auch für das Reich Gottes tätig sein wollen und wohl den besten Willen haben dazu. Doch ohne meine besondere Berufung in einen Dienst getreten sind, der dem geistigen Wohl der Menschen gilt. Ich stelle an einen solchen Dienst gewisse Bedingungen. Werden sie nun erfüllt von jenen, dann nehme ich auch sie an als meine Knechte. Doch setzt das immer ein bedingungsloses Hingeben an mich voraus, ein Öffnen des Herzens zum Empfang meiner Belehrung, ohne die niemand für mich auf Erden tätig sein kann. Es setzt jeder Dienst für mich und mein Reich das Wirken meines Geistes im Menschen voraus, denn nur der kann eine geistige Führung übernehmen, der selbst durch meinen Geist geleitet wird. Ohne Geisteswirken ist keine Führung von Blinden möglich. Und das soll allen zu denken geben, auf dass sie erkennen, wer als geistiger Führer von mir den Auftrag hat, zu arbeiten für mich und mein Reich. Das Wirken des Geistes im Menschen ist nicht eine Gabe, die ich denen schenke, die für mich tätig sein wollen, sondern nur der kann in meinen Dienst treten, der sich selbst so geformt hat, dass mein Geist in ihm wirken kann. Und so werden auch die Worte verständlich sein. Viele sind berufen. Denn jeder kann sich so formen, aber wenige nur sind auserwählt. Wenige nur lassen das Wirken des Geistes in sich zu, das aber erste Bedingung ist, um von mir auserwählt zu werden für ein Amt auf Erden, den Menschen geistiger Führer zu sein. Wer aber von meinem Geist erfüllt ist, der kann Irrtum von Wahrheit unterscheiden, und er macht sich frei von einer Lehre, die voller Widersprüche ist, die also nicht so von mir ausging, wie sie zurzeit gepredigt wird. Er steht in der Wahrheit und vertritt sie auch. Er kann die Irrenden aufklären, die Blinden führen, die Schwachen stützen und ständig mein Wort, meinen Willen ihnen vermitteln, weil er direkt mit mir in Verbindung steht, weil mein Geist in ihm wirket, weil ich ihn auserwählt habe, als Diener zu arbeiten für mich und mein Reich. Amen.